auch, dass es Liebe ist? Fühlst du auch, dass es anders ist? Dass die Welt anders schmeckt, anders riecht, anders tickt, wenn du bei mir bist? Oh, es ist schön, wenn du Liebe gibst, weil du plötzlich ganz anders liebst. Mit dem Körper die Seele verführst und nicht nur meine Haut berührst. Liebe macht schön, Liebe muss man nicht kaufen, Liebe muss nicht vergehen. Liebe gibt es schon ewig, Liebe gibt's nie genug. Liebe riecht frisch gebacken, Liebe schmeckt so gut. Wenn du mal keine Liebe kriegst und einsam und klein ganz allein unter deiner Decke liegst, dich verkriechst und selbst liebst, bis du müde bist. Wenn du dich fragst, wo die Liebe ist und ob sie dich einfach hängen lässt, dann kommt sie irgendwann bei dir an und zeigt dir, dass du besonders bist. Liebe macht manchmal nass. Liebe gibt es schon ewig. Liebe gibt's nie genug. Liebe riecht frisch gebacken. Liebe schmeckt so gut. Manche lieben sich selber, manche lieben leider keinen. Manche drei oder fünf, doch meistens liebt man nur einen. Manche lieben sich drin, manche tun's außer Haus. Manche lieben nur Mutti und sehen auch so aus. Es könnte Liebe sein, dein Hund nicht mehr beißt. Es könnte Liebe sein, wenn du vergisst, wie du heißt. Es könnte Liebe sein, wenn du zu stotternd beginnst. Es könnte Liebe sein, wenn du im Lagerfeld schwimmst. Lieben kann man sich immer und auch überall. Lieben kann man im Liegen oder auch vertikal. Liebe macht manchmal Flecken, doch die gehen wieder weg. Vor Liebe hilft kein Verstecken. Liebeskummer macht Speck. Liebe macht sexy, Liebe macht schön, Liebe muss man nicht kaufen, Liebe muss nicht vergehen. Liebe gibt es schon ewig, Liebe gibt's nie genug, Liebe riecht frisch gebacken.